Die USA und Südkorea machten die Öffentlichkeit die sogenannte Strategie für dreistufige angepasste Abschreckung, einen präventiven Angriffsplan gegen die DEFA-JK, zugänglich. Am 19. September legte sie diese Strategie, die noch in dem Niveau eines begrifflichen Plans war, als einen praktischen Operationsplan für den Angriff auf die nuklearen Anlagen der DEFA-JK fest und einigten sich auf Ziel, sie in die Tat umzusetzen. Veröffentlicht wurde auch auf der USA-Südkorea-Jahressicherheitsberatung im kommenden Oktober den Plan zu präzisieren, damit er in der wirklichen Situation angewandt werden kann. Gefährlicher dabei ist es, dass dieses Kriegsszenario bereits in die Ausführung eingetreten ist. Mit dem jüngsten Atomsprengkopf-Explosionstest des Nordens als Vorwand flogen zwei strategischen Atombomber vom Typ B-1B der USA am 21. September sofort in den südkoreanischen Luftraum ein und führten eine Angriffsübung gegen die irdischen Ziele. Einer von beiden bleibt jetzt in der Luftwaffenbasis Osan direkt vor den Augen der nördlichen Seite. Nicht zu übersehen ist auch, dass im Oktober das offensive Atom-U-Boot der Virginia-Klasse Illinois in die pazifische Flotte der USA eingegliedert wird und ein Angriffsverband mit dem in Japan stationierten atomgetriebenen Flugzeugträger Ronald Reagan als Achse in die südkoreanischen Gewässer eindringt. Die Realität beweist noch einmal deutlich, dass es für die DVJK durchaus richtig und gerecht ist, an der Linie für die gleichzeitige Entwicklung der Wirtschaft und atomaren Streitkräfte festgehalten, ihre nuklearen Abschreckungsmittel ununterbrochen verstärkt zu haben und so in die vordere Reihe der Atommächte eingetreten zu sein.